33. Kapitel. Der Sturz eines Piratenhäuptlings. Jeder einzelne von den 6 Piraten war betäubt, wie wenn er einen Schlag vor den Kopf bekommen hätte. Es war allerdings eine Überraschung, wie sie auf der Welt selten vorkommt. Aber Silver hatte sich beinahe augenblicklich von dem Schlage erholt. Jeder Gedanke seiner Seele hatte nur diesem Gelde gegolten und trotzdem, in einer einzigen Sekunde wusste er, was er zu tun hatte. Er behielt seinen Kopf oben, hatte wieder frischen Mut und änderte seinen Plan, bevor den anderen Piraten ihre Enttäuschung noch so richtig zum Bewusstsein gekommen war. »Jim«, flüsterte er, »nimm dies und pass auf, wenn's losgeht«, und erreichte mir eine doppelläufige Pistole. Gleichzeitig begann er langsam nach Norden zu gehen, und mit wenigen Schritten hatte er die Grube zwischen uns 2 und die anderen 5 gebracht. Dann sah er mich an und nickte, wie wenn er sagen wollte, »Hier sitzen wir schön in der Patsche.« Und das war allerdings auch meine Meinung. Er sah mich jetzt ganz freundlich an, aber ich war so empört darüber, dass er fortwährend die Partei wechselte, dass ich mich nicht enthalten konnte, ihm zuzuflüstern, »Also steht ihr wieder mal auf einer anderen Seite?« Er hatte keine Zeit, mir darauf zu antworten. Die Meuterer sprangen mit Fluchen und Schreien einer nach dem anderen in die Grube hinunter, warfen die Kistenbretter heraus und wühlten mit den Händen in der Erde. Morgan fand ein Goldstück. Er hielt es mit einem Schwall von Flüchen empor. Es war eine doppelte Guinee und ging eine Viertelminute lang aus einer Hand in die andere. Morgan schüttelte die Faust, worin er das Goldstück hielt, und brüllte Silver an, »2 Guineen! Sind das deine 700.000 Pfund? Du bist ja wohl der Mann, der sich aufs Tauschen versteht. Du bist der, der niemals was verpfuscht hat, du Schafskopf, du!« »Grab nur, Jungens«, sagte Silver mit der kaltblütigsten Frechheit. »Es sollte mich gar nicht wundern, wenn ihr nicht ein paar Trüffeln fändet.« »Trüffeln?« wiederholte Mary kreischend. »Hört ihr das, Marte? Ich sag euch, der Mann hat's längst gewusst. Seht ihm bloß ins Gesicht, da steht's doch geschrieben.« »So, Mary«, sagte Silver, »mal wieder auf dem Sprung, Captain zu werden. Du bist ein ehrgeiziger Junge, das ist gewiss.« Aber diesmal standen sie alle miteinander auf Marys Seite. Mit wütenden Blicken kletterten sie aus der Grube heraus. Aber ich bemerkte dabei eins, was für uns günstig war. Sie kletterten alle auf der anderen Seite heraus. Und so standen wir also da, 2 auf der einen Seite, 5 auf der anderen, zwischen uns die Grube. Aber keiner hatte den Mut, den ersten Streich zu tun. Silver stand unbeweglich, hoch aufgerichtet auf seine Krücke gestützt. Er beobachtete sie und sah so kühl aus, wie ich ihn nur je gesehen hatte. Tapfer war er, daran gab's keinen Zweifel. Schließlich schien Mary zu denken, dass es vielleicht gut sein könnte, eine Ansprache an seine Leute zu halten. »Marte«, rief er, »da stehen 2. Der eine ist der alte Krüppel, der uns hierher gebracht hat und alles verpfuscht hat. Der andere ist der Bengel, dem ich das Herz aus dem Leibe reißen will. Auf, Marte!« Er erhob Arm und Stimme und wollte offenbar zum Angriff schreiten, aber genau in diesem Augenblick ging es krack, krack, krack. 3 Musketenschüsse blitzten im Dickicht auf. Mary fiel kopfüber in die Grube. Der Mann mit dem verbundenen Kopf drehte sich wie ein Kreisel um sich selber und fiel, solang er war, auf die Seite. Er zuckte noch ein paar Mal, aber er war tot. Die anderen 3 Piraten machten Kehrt und liefen davon, so schnell sie konnten. Im Nu hatte Long John die beiden Läufe seines Pistols dem in der Grube noch wild um sich schlagenden Mary in den Leib abgefeuert. Der Mann sah ihm im Todeskampf noch einmal in die Augen. John aber sagte, »George, ich rechne, dir hab ich's gegeben.« In demselben Augenblick sprangen der Doktor, Gray und Ben Gunn mit rauchenden Gewehren aus dem Muskatnussgebüsch hervor. »Vorwärts«, rief der Doktor, »macht fix, Jungens, wir müssen sie von den Booten abschneiden.« Und wir brachen in schnellstem Lauf durch die Büsche, die uns zum Teil bis an die Brust reichten. Ich kann versichern, dem Silver lag daran, gleichen Schritt mit uns zu halten. wie er sich an seiner Krücke vorwärts schwang, dass die Muskeln in seiner Brust beinahe barsten. Das war eine Leistung, die kaum ein Mensch mit gesunden Gliedern ihm nachgemacht hätte. Trotzdem war er um 30 Schritt hinter uns anderen zurückgeblieben und einem Schlaganfall nahe, als wir den Rand der Hochfläche erreichten.